Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1! Schöner kann man das nicht spielen. Stuttgart beat 2, not in the complete defense. Brilliant stuff! Oh, it's got in for the goal of the season! Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des Wölferadios, nach der Länderspielpause. Am Samstag spielen wir gegen den SC Freiburg und da habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen, nämlich den Michael Schröder vom Füchsle Talk, dem Podcast zum SC. Ebenfalls am Samstag erscheint die DVD 20, der Stress lohnt sich, und da habe ich meine beiden Mitstreiter dazu eingeladen zum Gespräch, nämlich David Bebnowski und Chris Krüger. Ja, und das Thema, was auch alle beschäftigt hat, die Wappen- und Logo-Diskussion diese Woche, auch jetzt im Wölferadio. Flügelzange. Und damit möchte ich schlagen, sozusagen, den Bogen zurück zum Spiel gegen Hertha BSC. Das war ja, ein 3:3 der besseren Sorte, habe ich hinterher gepostet. Ja, gut, Spaß beiseite, hätte ich auch lieber gewonnen und eigentlich musste das Spiel auch gewinnen. Anhand der Spielanteile komme ich gleich nochmal gesondert drauf. Anhand der Möglichkeiten, die man hat es wieder nicht geschafft, sich zu belohnen und das Spiel nach Hause zu bringen. Ich weiß so in den Köpfen, Hertha BSC, ja, da war doch was. Ne? Das Spiel gefühlt schon wieder jetzt ewig her. Aber ich muss nochmal dran erinnern, weil das so sozusagen auch die Ausgangsposition gewesen ist, mit der wir dann auch in die Länderspielpause marschiert sind. Und da ist ja auch viel passiert, komme ich auch gleich nochmal drauf. Aber sozusagen von der Saisonleistung her, von dem, was der VfL dort abgeliefert hat, war es eigentlich ein gutes Spiel insgesamt gesehen. Und vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Man hat es dann versäumt, in der zweiten Halbzeit ja sozusagen dann rüber zu retten, auch ins Ziel. Man hatte alle Chancen, zweimal geführt und lässt sich dann zum Schluss noch einen einschenken. Das sind ja unnötige Geschichten. Das sind die, die ganz bitter wehtun, insbesondere dann auch der verschossene Elfmeter. Mario weiß, glaube ich, auch, dass beide auch das Elfmeter auf Schalke sitzen muss. Und jetzt gegen Hertha noch mal mehr. Ja, gut gezielt, Torwart verladen, zu genau geschossen. Kann passieren, darf in so einer Situation nicht passieren. Denn, Anführungsstrichen, welche Spiele willst du gewinnen, wenn nicht diese? Hat, glaube ich, auch Dietmar Hamann gesagt in der Analyse. Und da kann ich ihm absolut beipflichten. Aber das Stichwort war ja Flügelzange. Und da hatten wir, war ja auch etwas, was viele gefordert hatten, eine Neuaufstellung sozusagen, zumindest auf der rechten Seite. Dort hat da Divock Origi gespielt und auf der anderen Seite Yunus Malli. Beide haben gescored. Mario Gomez hat auch getroffen. Und das hat mich ja dazu getrieben, nochmal mir die Werte letztendlich anzuschauen. Gerade dieses offensiven Dreiecks da vorne mit Daniel Didavi, das gucken wir uns gleich an. Zuerst nochmal die Überlegenheiten, deswegen ist es so ärgerlich, dass wir dieses Spiel nicht gewonnen haben gegen Hertha BSC. Nochmal quasi die Überlegenheit dokumentiert anhand schon allein der Zahlen, die der VfL abgeliefert hat in diesem Spiel. Überragend, fangen wir mal beim Positiven an, ja, die Zweikampfbilanz, ne? 55%, ich finde, das hat man auch gesehen, insbesondere in der ersten Halbzeit hat Hertha mehr oder weniger kein Bein auf den Boden gekriegt. Sehr guter Wert, das sind ja die Punkte, wo man tatsächlich auch anknüpfen kann. Schade, und da sind wir wieder beim Negativen, die entscheidenden Zweikämpfe hat man nicht gewonnen, insbesondere vor dem 0-1, nach diesem, ja, weiß nicht, waren sie alle noch in der Kabine und haben noch sich viel Glück gewünscht oder was? Aber das ist das eine, und das andere dann halt auch beim 3-2, wo man auch bescheiden steht, wenn man ganz ehrlich ist, so Anführungsstrichen kurz vor Schluss, da den Stürmer mehr oder weniger sich da durchtanken lässt. Das sind natürlich auch Sachen, die in der Defensive nicht gehen, und das hat ja Martin Schmidt auch entsprechend bemängelt. Bleiben wir aber nochmal kurz beim Positiven, nämlich die Ballbesitz- und Pässephasen, die es gibt. Deutliches Übergewicht bei den Ballbesitzphasen, 58% Ballbesitz hat der VfL gehabt, und da lege ich ja mal großen Wert drauf, nämlich die angekommenen Pässe. Und da hat der VfL eine Passquote von 84%. Das ist sehr, sehr gut. Das gefällt mir. Auch die Torschussbilanz ist entsprechend 22-10. Insgesamt, da kann man auch zufrieden mit sein, dass man den Gegner so auf Distanz gehalten hat. Ja, man hat auch 3 Tore gemacht. Ja, man hat aber auch 3 gefangen. Das ist halt ein bisschen doof. Was mir nicht gefallen hat, und da sind wir wieder bei so einem Dauerthema. In keiner Kategorie hat der VfL Wolfsburg, was das Thema Laufen angeht, Hertha BSC geschlagen. Und da geht es nicht nur um die Gesamtdistanz, da hat man ja einen Kilometer weniger absolviert als Hertha, das ist mehr oder weniger pari, will ich jetzt noch gar nicht so überbewerten, aber was man so investiert hat im Sinne von Sprints, intensive Läufe, schnelle Läufe, war Hertha in allen Kategorien besser auch. Und das ist etwas, wo ich mich frage, warum ist das so? Ja, in der ersten Halbzeit hat man ein besseres Ballgefühl gehabt, man hat ein besseres Ballzirkulationssystem gehabt, sagen wir es mal so, und hat dort entsprechend härter auf Distanz halten können und musste nicht so viel laufen. Insgesamt bin ich aber der Meinung, wenn du da jetzt noch die entsprechende Laufleistung mit reingetan hättest ins Spiel, hättest du es vielleicht gewonnen. Und da ist dann die Frage, haben wir genug investiert? Ne? Ergebnis ist unentschieden, also wahrscheinlich nicht genug, um diesen Sieg dann letztendlich auch zu erzwingen und ja, nach Hause zu fahren. Nichtsdestotrotz, und das finde ich dann halt wiederum gut, das ist das Positive an dieser Unentschieden-Serie, die wir da hingelegt haben, nämlich wir sind wieder zurückgekommen nach einem Rückstand und wir sind, ja, ungeschlagen nach wie vor und das sollte der Mannschaft insgesamt auch hoffentlich Selbstbewusstsein verleihen. Aber ich wollte ja gucken, gerade was die Offensive angeht, was der VfL dort abgeliefert hat und da kann man insgesamt auch, ja, sehr zufrieden sein, finde ich. Ich habe ja gesagt, wir gucken mal auf die Flügelzange. Younes Malli, ja sonst eher unauffällig auch im VfL-Trikot unterwegs gewesen, hat jetzt aus meiner Sicht mal geliefert, hat ein gutes Spiel gemacht, auf Anführungsstrichen ungewohnter linker Position. Das muss auch ja, besser werden, hatten wir in der Vergangenheit gesagt und gefordert. Das ist besser geworden gegen Hertha. Da hat er gut aus meiner Sicht agiert. Und auch verdient getroffen. Jetzt will ich gar nicht drauf eingehen, diese doofen, zurückgenommenen Videoassistenten-Geschichten. Strich drunter, Schwamm drüber heißt es, glaube ich. Da müssen wir auch jetzt, glaube ich, nicht weiter drauf eingehen. Das ist halt so, die beiden Tore sind regulär zurückgepfiffen worden, auch wenn es doof ist. Und ich glaube, dass es auch anderen Vereinen, die einen größeren Namen haben als der VfL, dass es denen da nicht passiert wäre. Aber so ist es halt und da müssen wir mit leben. Deswegen konzentrieren wir uns auf die Sachen, die gut gelaufen sind. Und da schauen wir auf Younes Malli. Und er hat durchaus ordentlich abgeliefert. Vor allen Dingen eine sehr sichere Passquote, 86%. Das ist in Ordnung, sogar sehr in Ordnung. Hat auch über 10 Kilometer wieder abgerissen und auch die Mehrzahl seiner Zweikämpfe positiv gestaltet. Dann gucken wir mal auf die andere Flügelzange, nämlich Divock Origi, der ja auch gesagt hat, er kann auf den Außen spielen. Das hat er aus meiner Sicht auch unter Beweis gestellt. Durchaus auch torgefährlich gewesen, ein Tor vorgelegt, eins gemacht, also insgesamt momentan aus dem Wolfsburger Spiel auch nicht wegzudenken. Hat auch die Mehrzahl seiner Zweikämpfe gewonnen, ist nicht ganz so viel gelaufen, 8,7 Kilometer, aber hat auch eine sehr gute Passquote, nämlich 84% abgeliefert. Das kann sich auch entsprechend sehen lassen. Und dann nehmen wir nochmal den dritten im Bunde sozusagen da vorne, Mario Gomez. Auch er sehr passsicher, 86% und für einen Stürmer eigentlich eine überragende Zweikampfquote mit 65%. Das muss man erstmal so hinbekommen. Gerade auch was so die Kopfballduelle da angeht mit der Herthaner Abwehr. Ist auch über 10 Kilometer gewetzt, muss man auch ganz klar sagen, dass er da lauftechnisch sehr gut unterwegs gewesen ist. Hat getroffen, klar, Elfmeter haben wir schon drüber gesprochen, aber das sieht schon mal gut aus. Und wollen wir den vierten nicht vergessen in der Runde, nämlich Daniel Didavi, also war ja sowieso die offensiv stärkste Aufstellung, die Martin Schmidt aufbieten kann überhaupt für den VfL, mit Origi, mit Didavi, mit Malli, mit Gomez. Und da ist ja herauszuheben vor allen Dingen auch, dass Daniel Didavi mit 95% Passquote ausgestattet war, auch ein Tor vorbereitet hat, Torschüsse, Torschuss-Assists gegeben hat, 4-5, das sind alles gute Werte, auch über 11 Kilometer abgerissen hat. Zweikampfquote nicht ganz so gut im defensiven oder im zentralen Mittelfeld mit 41%. Aber, um das zusammenfassend zu sagen, die vier, die da agiert haben gegen Hertha im Offensivbereich, wo der VfL in der Vergangenheit durchaus Schwächen offenbart hat, gerade was so das sich reinkombinieren oder aber auch das Torgefahr ausstrahlende oder Torchancen herausarbeitende angeht. Da hast du vier Leute gehabt, die fast keine Fehlpässe gespielt haben, die sehr gut unterwegs gewesen sind und durchaus Torgefahr auf allen Bereichen entwickelt haben. Oder in allen Bereichen entwickelt haben. Und jetzt wollen wir natürlich hoffen, und das ist ja so die Hoffnung, die da drin liegt, und das glaube ich, da spreche ich für ganz viele Fans, die das gerne sehen möchten, dass diese Kombination häufiger spielt. Nämlich Origi, Didavi, Malli, Gomez. Und entsprechend hast du dann natürlich nichts mehr, was du von der Bank bringen kannst. Oder was heißt nichts mehr? Will ich jetzt auch, Entschuldigung, will ich gar nicht so sagen. Aber du hast natürlich eine gewisse Qualität dann auf dem Platz schon, wo du dann ja wahrscheinlich nicht dieselbe Qualität, formulieren wir es mal so, nachlegen kannst. Und das ist natürlich auch ein Faktor, gerade wenn es darum geht, nochmal neue Impulse letztendlich zu setzen. Und ich bin sehr gespannt, wie Martin Schmidt entsprechend aufstellt. Ich glaube, daran wird sich nichts ändern, dass die vier vorne spielen, jedenfalls im Heimspiel gegen Freiburg. Und ob er dann sozusagen abkehrt, wenn es dann im Auswärtsspiel zur Sache geht, ob man dann wieder einen offensiven sozusagen opfert, um dann ein bisschen defensiver besser zu stehen. Aber die Werte, wenn ich das jetzt hier so einfach mal laienhaft interpretiere, die geben es eigentlich her, dass man diese vier auch zusammen ohne Probleme spielen lassen kann. Ebenfalls im Fokus war ja so ein bisschen die Leistung von Maxi Arnold. Auch ich habe gesagt, der hatte gegen Hertha nicht seinen besten Auftritt, insbesondere was die beiden Gegentore angeht. Nämlich ja beim 1-0 spielt er den Fehlpass, er wird das Spiel schnell machen, dann ja, kommt der Ballverlust, dann verliert er den Zweikampf oder geht nicht so extrem da rein, wie es dann sein muss, und dann ist die Abwehr unsortiert und dann steht es 1-0. Ähnliches gilt für das 3-3. Da kommt er auch aus meiner Sicht zu spät, muss auch Davy Selke da ziehen lassen, und er macht das Tor zum 3-3. Das kann man, glaube ich, besser verteidigen. Ich glaube, das weiß er auch. Und er war ja auch so ein bisschen im Fokus, nicht nur, weil er von den Leuten im Wolfsburg, den Usern, durchaus kritisch gesehen wurde von der Leistung her. War aber auch in den Schlagzeilen, weil Juventus Turin angeklopft haben soll in die Richtung, ihn als Nachfolger von Sami Khedira eventuell zu verpflichten. Ist alles Zukunftsmusik, will ich jetzt auch mitten in der Saison gar nicht so sehr bewerten. Aber um Maxi, da ist viel Trubel momentan, habe ich so den Eindruck. Und das wird interessant sein zu beobachten. Wenn ich jetzt aber rein mal auf die Zahlen gucke, die Maxi abgeliefert hat aus dem Spiel oder im Spiel gegen Hertha, da war ich so ein bisschen überrascht, muss ich sagen, und zwar im positiven Sinne. Denn eigentlich habe ich ja auch gedacht, so richtig gut war es nicht. Aber er hat auch 89% seiner Pässe an den Mann gebracht, was wieder einen weiteren starken Spieler, du hast also quasi einen weiteren passsicheren Spieler gehabt, der seine Stärken hat. Und er hat 80% seiner Zweikämpfe gewonnen, ist noch 11 Kilometer gelaufen. Das sind tolle, gute Werte. Das heißt, Maxi wurde in dem Zusammenhang, glaube ich, auch was das Spiel angeht bei Hertha oder gegen Hertha, ein bisschen falsch eingeschätzt, wenn man jetzt rein nur die Werte nimmt, und dass die Kritik an seiner Person vielleicht gar nicht so berechtigt ist, wie es auf den ersten Eindruck oder wie es auf den ersten Blick den Anschein macht. Ich glaube auch, dass er gegen Freiburg logischerweise mit in der Startelf stehen wird wieder, zusammen mit Josor Gilavogui, Ignacio Camacho. Gute Besserung an dieser Stelle, fällt ja aus, die gesamte Hinrunde, das ist ein bisschen schade, das hat man jetzt, wo man eigentlich ein Überangebot hatte an Spielern im zentralen defensiven Mittelfeld, da ist man jetzt so ein bisschen schwächer aufgestellt, hat nicht mehr so die Alternativen. Auf der anderen Seite haben jetzt die beiden auch die Möglichkeit, sich einzuspielen. Ich glaube auch, dass uns das in den nächsten Spielen dann auch gelingen wird. Nordkurve. Und damit kommen wir zu einem Thema, was die VfL-Fans in dieser Woche auch sehr beschäftigt hat, nämlich die Diskussion um das Logo, das Wappen, wie man auch immer sagen möchte, das alte Zinnenwappen auf der einen Seite und das Anführungsstrichen neue Logo, obwohl es ja gar nicht mehr so neu ist, was ab 2002 sozusagen das Wappen des VfL oder das Logo des VfL ist. Und da gab es in der Vergangenheit schon massive Auseinandersetzungen drüber, wurde sehr diskutiert, was ist jetzt das Passendere, was darf sein. Diese Diskussion wurde nochmal angeheizt, jetzt unter der Woche, um auch nochmal die mitzunehmen, die es gar nicht so mitbekommen haben. Da gab es eine Geschichte, die viral ging, wie man so schön in Neudeutsch sagt, nämlich über die sozialen Netzwerke. Es wurde ein Foto geteilt, wo Aufkleber am Fanhaus abfotografiert worden sind. Dort waren zu sehen mehrere Aufkleber, nämlich einmal das Zinnwappen, wo darunter die Zahl 2018 geklebt worden ist, und auf der anderen Seite das aktuelle Logo des VfL Wolfsburg, wo drauf stand oder drunter stand zinnlos seit 2002. So, und daraus, weil auch da jetzt nicht mehr großartig was dabei stand zur Erklärung, wurde sozusagen eine Social Media Diskussion, vor allen Dingen auch ausgetragen über Facebook, und die Frage, ist das vielleicht ein Hinweis darauf, ein Marketing-Gag, ein wie auch immer geartete Fanaktion zum Beispiel, keiner weiß was oder keiner wusste was, dass der VfL gewillt ist oder sozusagen zu Beginn nächsten Jahres oder zum nächsten Jahr das alte Zinnenwappen wieder einzuführen, was ganz, ganz viele Fans, gerade auch aus der aktiven Fanszene, sehr begrüßen würden. Dann ging es ein bisschen hin und her und ja, gab viele große Bekundungen dazu, dafür und dagegen. Diskussion habe ich auch schon gesagt. Gab auch Aufrufe, dass die Fanszene sich nicht entzweien lassen sollte. Da schließe ich mich auch vorbehaltlos an, weil wir haben momentan natürlich auch die Situation, dass wir auch in einer sportlichen Geschichte stecken, wo wir darauf achten müssen, nicht wieder da reinzurutschen, wo wir nicht hinwollen. Und diese Diskussion, sie hat angedauert und sie dauert auch nach wie vor an. Der Verein hat inzwischen sozusagen dementiert, dass es diesen Wechsel geben soll. Man sei im Gespräch mit allen Beteiligten, aber ein Wechsel sei nicht angestrebt bzw. stehe nicht auf der Tagesordnung. Damit das Thema eigentlich mehr oder weniger durch, wenn diese Diskussion nicht wäre, die ja auch noch schwelt sozusagen. Und mir war wichtig, fürs Wölferadio auch nochmal sozusagen die Meinung abzufragen. Man konnte abstimmen auf der Wölferadio Facebook-Seite. Und ja, das zeigt schon, wie sehr das Thema auf den Nägeln brennt bei vielen VfL-Fans. Das ist sehr, sehr weit gegangen von den Leuten, die sich da ja beteiligt haben, beziehungsweise auch die das erreicht hat, diese Diskussion, diese Abstimmung. Und das waren fast 2000 Leute, die damit in Berührung gekommen sind und letztendlich auch dann gepostet haben, Kommentare und auch eine Abstimmung gemacht haben. Und die Ergebnisse waren relativ eindeutig, möchte ich sagen. Rund 80% haben für das alte Zinnenwappen votiert. Ja, eindeutig, habe ich schon gesagt. Und möchte ja, mich bedanken bei allen, die mitgemacht haben. Stimmt weiter ab, das Ding läuft ja noch, ist ja quasi öffentlich zugänglich. Und dann bin ich mal gespannt, wo wir am Ende rauskommen. Aber unterm Strich ganz klar das Voting der VfL-Fans, die sich auf der Wölferadio-Seite geäußert haben für das alte Wappen. Und dieses Thema bespreche ich auch gleich noch mit meinen ersten Gästen. 20 Jahre Bundesliga. Ja, via Skype bin ich jetzt verbunden mit meinen ersten Gästen und das ist nicht irgendwer, sondern ganz passend am Samstag kommt die DVD von 20 raus, die DVD und die Blu-ray, ein oder andere wird es mitbekommen haben und da freuen wir uns schon sehr, sehr drauf und ich begrüße meine Mitstreiter, meine Mitinitiatoren des Films, einmal den Kollegen David Bebnowski. Hallo David. Hi Lenny, hi Chris. Und ja, genau, hast du schon vorweggenommen, Chris Krüger, unser Regisseur, ist natürlich auch mit dabei. Unser Regisseur ist auch mit dabei. Hi Chris. Moin, ihr Sappnasen. Ja, so kann man es aussehen. Lass uns mal bitte ganz aktuell einsteigen und zwar zum Thema, was so ein bisschen viral ging diese Woche in der Länderspielpause. Da hat ja ein bisschen für Aufsehen gesorgt, eine vermeintliche, so möchte ich es mal formulieren, Logoänderung des VfL zurück zum alten Zinnenlogo. Da gab es ein Foto vom Fanhaus, wo eine entsprechende Aktion angekündigt war, dass sowas vielleicht passieren könnte im Jahr 2018. Das ging dann auch viral, die Zeitungen haben darüber berichtet, inzwischen hat der VfL ja das Ganze dementiert, habe ich im Vorgespräch auch schon mal so ein bisschen erläutert. Wie bewertet ihr das Ganze? Wie habt ihr das gesehen, Chris? Ich möchte mich bedanken beim VfL. Also ich habe noch kein Dementi gelesen. Ich gehe davon aus, dass das jetzt auch stattfinden wird. Und du, David? Ja, also ich finde es auf jeden Fall ganz witzig. Und ich bin einfach mal gespannt, was so jetzt ob das einfach Thema bleiben wird. Das würde ich sagen. Ja, jedenfalls ein Thema, was die Fanszene weiter umtreibt. Wir sind da auch mal gespannt drauf, verfolgen das natürlich sehr, sehr aufmerksam. Kommen wir mal zur aktuellen Lage. Länderspielpause ist gewesen. Unter der Woche gab es dann einen Sieg gegen Twente. Enskede, glaube ich, war es, ne, im Testspiel. Und Martin Schmidt hat intensiv mit der Mannschaft gearbeitet. Wie beurteilt ihr die aktuelle sportliche Lage beim VfL, das Leistungsvermögen? David, was würdest du sagen? Oha. Ja, ehrlich gesagt, wenn du da so fragst, ich bin ja der Meinung, wir haben eigentlich so, wenn man jetzt die Eindrücke sieht, auch wie einzelne Spieler auftreten, so eigentlich eine ganz gute Truppe beieinander. Deswegen ärgert, also bis auf vielleicht die Schwachstellen, die wir alle kennen, auch den Flügeln etc. Deswegen ärgert mich eigentlich so ein bisschen, dass die sportliche Lage so ist, wie sie ist. Schön, dass wir nicht mehr verlieren können, aber Siege wären schöner. Und ich habe das Gefühl. Duft der Unbesiegbarkeit, ne? Ja, richtig, richtig. Da habe ich neulich so einen Werbespot für so ein Eau de Cologne, glaube ich. Parfum bitte, ja? Ja, genau. Und das ist, ich habe das Gefühl, dass Martin Schmidt da irgendwie schon was in Bewegung gesetzt hat. Und ich denke einfach, einfach, wenn jetzt der erste Sieg kommt, dann ist das wie so ein Domino, ne? Dann gewinnen wir nur noch, weil verlieren geht ja nicht mehr. Und insofern bin ich eigentlich ganz frohen Mutes und glaube ehrlich gesagt auch, dass sich das in den nächsten Wochen ein bisschen entspannen wird, was die tabellarische Situation angeht. Chris, was sagst du? Leistungsvermögen, Stand der Mannschaft, wie sieht's da aus in deiner Beurteilung? Ja, muss was kommen, ne? Also wenn du 34 mal unentschieden spielst, steigst du trotzdem ab. 34 Punkte überdenken. Also sei denn, du bist der HSV. Dann steigst du auch dann nicht ab. Also dir macht das keine Sorge, Chris, so eine Unentschieden-Serie oder doch, wie ich das jetzt rausgehört habe. Meinst du, das spielt so im Kopf der Mannschaft eine Rolle, dass man da nicht gewonnen hat? Also jetzt also siehst du eher einen negativen Effekt oder tatsächlich das Positive, wir sind ungeschlagen? Ich muss eher sagen, dass ich da eher den positiven Effekt drin sehe, weil man hat ja gesehen, dass man da wirklich noch in den letzten Minuten die Spiele teilweise jetzt umgerissen hat, die man damals hätte verloren. Also ich glaube, da ist auch mental im Kopf schon einiges passiert bei den Leuten. Und ja, wenn man da jetzt weiter fleißig drauf aufbaut, dann bin ich da guter Dinge. Ich muss aber auch allerdings gestehen, dass ich die letzte Woche sehr viel im Schnittraum verbracht habe und nicht so viel sehen konnte, was da auf dem Trainingsplatz passiert und so weiter und so fort. Jetzt ist es so, dass Martin Schmidt ja fast auf die gesamte Truppe zurückgreifen kann. Fast alle sind sozusagen wieder fit, da entstehen ja entsprechende Härtefälle. Vor allen Dingen ja auf der Innenverteidigerposition, David, da hat sich dann auch schon mal der Kollege Robin Knoche auch geäußert, dass er damit unzufrieden ist. Da wird ja auch mal sozusagen über einen Wechsel spekuliert in der Winterpause. Wie beurteilst du die Personallage, was das angeht? Also Konkurrenz belebt das Geschäft oder drohen wir da auch sozusagen eine Identifikationsfigur dann auch zu verlieren, wenn sich die Situation weiter so fortsetzt? Oh Mann, das finde ich gerade bei Robin Knoche wirklich eine ganz irgendwie undankbare Perspektive, die es da so gibt, die er hat und das jetzt auch zu kommentieren. Irgendwie ist es so, ich finde ja, Robin ist so oft schon abgeschrieben worden, hat dann doch immer wieder gespielt und das war jetzt anfangs der Saison auch so, aber dann sehe ich halt auch, dass der junge Felix Udo da einen guten Job macht, dass Marcel Tisserand irgendwie auch nicht wirklich schlecht ist und jetzt kommen halt mit Jeff Bromer kommt jetzt noch einer von denen eigentlich von der ersten Garde zurück. Dann ja, Brooks ist auch wieder da. Und da wird es eng, ist klar, ne? Also so den Punkt. Und ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich an Robins Stelle immer weiter auch Lust hätte, mich immer wieder so sozusagen neu zu beweisen nach den ganzen Jahren, die er hier war und auch, finde ich, ja auch über nicht immer sicherlich, aber doch über weite Strecken dann auch überzeugt hat. Und vielleicht ist es dann auch so, und vielleicht ist das so der Punkt, den man vielleicht am ausgleichendsten dazu finden kann. Zumindest würde ich das gerne als ausgleichend und irgendwie einigermaßen harmonisch verstehen, dass man dann irgendwann vielleicht doch, wenn man auf seine eigene sportliche Karriere guckt, dann auch früher oder später mal den Sprung wagen muss und vielleicht ist das bei Robin jetzt einfach der Fall und andernfalls würde ich mich drüber freuen, wenn er sich wieder durchbeißt und wieder spielt und wenn er es besser macht als die anderen, wäre das top und dann haben wir eine super, super Lösung gefunden. Chris, Robin hat ja auch in 20 mitgespielt, stand uns ja auch an Drehtagen zur Verfügung, ist jetzt auch nochmal sehr prominent vertreten im Bonusmaterial, was sehr üppig auf der DVD auch vertreten sein wird. Wie hast du ihn erlebt? Was für eine Bedeutung hat Robin auch für den Verein aus deiner Sicht? Ich habe ihn eigentlich immer als sehr bodenständigen Menschen, sehr familiär wahrgenommen. Er ist schon sehr zurückhaltend teilweise. Da kennt man natürlich andere Spieler, die da so ein bisschen weiter rausgehen mit der Brust und dann auch hier ihr Kläppchen halten können. Aber was er sagt, hat und Fuß. Und ich würde mir schon wünschen, dass er irgendwie eine Position in unserem Verein findet. Also letztendlich sportliche Situation, man kann es ja nie richtig machen. Letztes Jahr hatten wir zu wenig Innenverteidiger, musste irgendwann Ritchie mit dran. Jetzt haben wir zu viele. Schauen wir mal, ne, was da rauskommt am Ende. Olaf Rebbe, Sportdirektor, hat unter der Woche auch ein interessantes Interview gegeben, insbesondere auch zur aktuellen sportlichen Situation und gesagt, er möchte keine Vorgabe machen auf der einen Seite, was die Punkteausbeute angeht, die noch geholt werden müssen bis Weihnachten, dass aber er sich so 20 Punkte schon wünscht, also so viele sollten es sein. Das wären dann aus den anstehenden 6 Spielen 3 Siege. Chris, zu anspruchsvoll oder realistisch? Du, was den VfL angeht, die Ansprüche angeht und die Erwartungen angeht, da möchte ich mich eigentlich gar nicht mehr zu äußern, weil ich bin der Meinung, das hat uns in den letzten Jahren eigentlich immer vieles kaputt gemacht, was wir uns an Sympathien aufgebaut haben, und deswegen möchte ich mich damit gerne auch enthalten. David? Also ich sehe das auf der einen Seite ähnlich wie Chris, also was die Ansprüche angeht. Das andere ist einfach, wenn ich die tabellarische Situation ansehe, verstehe ich schon, dass Olaf Rebbe das so sagt. Und das würde ich habe neulich jetzt auch mal so auf die Tabelle geguckt und da habe ich gedacht, ja, das wäre schon gut, ne, wenn man mit 20 Punkten in eine Winterpause geht. Irgendwie muss das auch klappen, glaube ich. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es, also man muss dann natürlich auch wieder sehen, wie ist dann die Tabelle, und vielleicht hat dann der Martin Schmidt im Winter mit einer gesamten Vorbereitung auch wieder nochmal Möglichkeiten, da ordentlich was aus der Mannschaft rauszukitzeln. Aber wäre natürlich toll, und das ist einfach, glaube ich, alles, was man aus dem Zitat auch natürlich raushören kann, wäre natürlich toll, wenn jetzt einfach mal eine Siegesserie startet. Ich fand was ganz anderes bemerkenswert an der Aussage, nämlich, ich möchte keine Vorgabe machen, aber 20 Punkte sollten es schon sein. Das ist, da spricht schon wieder so ein bisschen was durch, deswegen. Aber das ja, was das Anspruchsdenken angeht, ist ja die nächste Frage genau eure, nämlich, Martin Schmidt hat auch ein Interview gegeben, und zwar, dass der VfL dauerhaft eigentlich unter die Top 6 gehört. Wie geht ihr denn damit um? Chris, willst du? Ich gehe damit gar nicht um. Es bleibt bei mir beim Gleichen. Ja, ich habe, also, das ist, ich glaube, ehrlich gesagt, das ist natürlich der Zwiespalt, in dem sich der VfL immer bewegt. Ich versuche das jetzt einfach nochmal zu sagen, was man vielleicht auch, ich weiß nicht, ob da was Neues bei ist oder ob das einfach grundsätzlich das ist, was überall zu hören gibt. Also, der VfL hat natürlich immer durch VW und natürlich auch durch die Erfolge der Vergangenheit einen anderen Anspruch, als den er diese Saison irgendwie auch vor sich herträgt. Und ich glaube, dass das halt natürlich von Leuten, die dann auch wieder ja relativ neu dazu oder in dem Verein arbeiten, natürlich das Ziel ist, dass man das erreicht. Ich empfinde das allerdings zurzeit als sehr wohltuend, dass man eben gerade nicht mit diesem Anspruch gestartet ist und das nicht so vor sich herträgt. Einfach wirklich aus den Erfahrungen, die wir, glaube ich, alle die letzten Jahre auch machen konnten, dieses Auf und Ab. Und ich würde es wirklich mal schön finden, wenn der VfL jetzt einfach mal, und ich meine, damit haben wir natürlich auch, und darüber werden wir später noch reden, versucht, was beizutragen, einfach mal seine Mitte findet und sich vielleicht auch nicht so sehr von diesem Anspruchsdenken leiten lässt, sondern einfach wirklich mal schaut, dass man solide arbeitet, wirklich einfach mal ein Fundament errichtet, auf dem man die nächsten Jahre in Ruhe weiterarbeiten kann. Und das würde ich schön finden, wenn das jetzt einfach sozusagen mehr im Vordergrund steht als die kurzfristige sportliche Perspektive. Gerade weil man das Geld hat, vermeintlich, könnte man ja auch sagen, dass man vielleicht sich mal 2-3 Jahre besinnen könnte, wo es eigentlich hingehen soll. Dann kommen wir mal zu dem eigentlichen Thema, weswegen ich euch heute überhaupt zu Gast eingeladen habe. Und zwar am 18.11. kommt die DVD Blu-ray raus von 20 Der Stress lohnt sich. Das kann vielleicht Chris am besten beantworten. DVD-Release, was erwartet die Fans dort? Ja, also ein Bilddatenträger, auf dem ein Film vorhanden ist, und auch noch Bonusmaterial. Also wir haben nochmal, wirklich, ich habe es ja vorhin angedeutet, ordentlich im Schnittraum gesessen. Es sind nochmal über 60 Minuten Bonusmaterial zusammengekommen. Auch auf jeden Fall nochmal ein bisschen breiteres Abbild dadurch der gesamten Fanszene. Ich hoffe, dass wir uns dafür die richtigen Themenpunkte entschieden haben. Und ja, also was ich, mein persönliches Highlight sind auf jeden Fall nochmal 12 Minuten Kurve aus Braunschweig und auch Hamburg und Relegationsheimspiel. Also das lege ich den Leuten sehr ans Herz. Ja, das kann dann käuflich erworben werden, beziehungsweise es kann ja jetzt schon vorbestellt werden. Wir machen auch so noch so ein paar Viralaktionen, Werbeaktionen dafür, wird es dann zu sehen sein. Und wer da im Netz unterwegs ist, soll man auch so ein bisschen die Äuglein offen halten. David, 20 hat viel Aufmerksamkeit erregt, auch über Wolfsburgs Grenzen hinaus. Was hat's mit dir gemacht und wie beurteilst du das Ganze, was da sozusagen rund um den Film abgelaufen ist? Ja, das ist witzig, wie du jetzt gerade, oder dass du das gerade so fragst, und ich überlege gerade ob ich das eigentlich alles schon so richtig auch greifen und fassen kann, weil es ja wirklich einfach sozusagen auch ein neues Gefühl und ein neues Bild ist, was man da irgendwie, was wir, glaube ich, zum VfL da auch einnehmen und auch, ja, was auch ausgestrahlt hat. Und ich finde, wenn man gerade so die Berichterstattung auch so der Tage danach liest, und dann wird man im Kicker besprochen und beim NDR und oder beim Deutschlandfunk, und es waren alles einfach solche Dinge, wo, also mit denen man nicht unbedingt rechnen konnte. Es war alles durch die Bank positiv. Manche Sachen wurden dann vielleicht nicht gleich verstanden, aber es wurde alles verziehen. Und das ist einfach ganz toll sozusagen für das, was wir und alle, die daran mitgeholfen haben, glaube ich, im letzten Jahr einfach gemacht haben. Und dass sich das so rentiert, das ist sozusagen unglaublich, ja, ein Gefühl großer Dankbarkeit und Glücks natürlich. Ja, und darüber hinaus ist es natürlich einfach, bin ich stolz, wenn du so fragst, was hat das mit mir gemacht, bin ich einfach stolz, dass wir da wirklich die Möglichkeit haben, einfach den VfL mal anders zu präsentieren. Und damit sind wir vielleicht wieder so ein bisschen bei der Frage von vorhin. Und glaube ich, einfach mal ist das zu präsentieren, was wir und was wir Fans den Verein einfach, wie wir ihn sehen und was er für uns bedeutet. Und das ist natürlich grandios. Ich glaube, die Möglichkeit gibt es nicht so oft auf der Bühne. Und das ist toll. Chris, wie siehst du das, was sich so quasi auch getan hat rund um den Film, im Nachgang des Films, so seit Erscheinung August jetzt bis Erscheinung DVD? Was hast du erlebt? Das ist schwierig zu beurteilen, finde ich. Also war natürlich sehr viel Sportliches jetzt erstmal zum Anfang der Saison wieder im Fokus. Dadurch ist der Film so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Ich denke, was man auf jeden Fall mitnehmen sollte aus dem Film, ist halt auch die Entstehungsphase und das, was hinter den Kulissen passiert ist. Also wie auch sich wirklich, natürlich hat das letztes Jahr auch sehr viel mit der sportlichen Leistung zu tun, aber die Szene zusammengearbeitet hat und wir wirklich von einer Gemeinschaft sprechen konnten. Es ging halt wirklich nur noch um die Farben Grün und Weiß, um den Verein als sich, um die Stadt. Und ich denke, das war sehr, sehr wichtig. Und ich hoffe auch, dass die Leute das jetzt mit rübergenommen haben in die neue Saison und beziehungsweise auch weiter in sich tragen werden für die kommenden Jahre, bis wir dann vielleicht irgendwann mal nochmal wieder so ein Filmchen drehen. Was war denn dein persönlicher 20-Moment, Chris? Muss jetzt nicht im Film gewesen sein selbst, sondern vielleicht auch so drumherum? Ja, wie gesagt, also ich hatte es ja schon mal angedeutet, für mich war eigentlich dieser Punkt, wo wir dann den zweiten Trailer rausgeschoben haben und da war ich oben irgendwie im VIP-Bereich, wir hatten da vorher gesammelt und so und habe dann noch ein Bierchen da schnabuliert und dann kam irgendwann der Roy rein und wir hatten, ich glaube, das Spiel verloren und alle waren halt auch schon sehr niedergeschlagen und aber durch diesen Trailer war halt einfach irgendwie in diesem Raum zu spüren, wie auch alle diese Wichtigkeit verstanden haben, dass es jetzt total wichtig ist, nicht abzusteigen. Und wie gesagt, Roy Preger kam rein und hat mich einfach umarmt mit Tränen in den Augen, hat sich bei mir bedankt für das, was wir da gemacht haben, um halt wirklich der ganzen Stadt im Prinzip nochmal zu beweisen, um was es hier eigentlich geht. So, und ich denke, das war auch ein sehr, sehr wichtiger Moment für die sportliche Situation. Also ich glaube, da haben auch einige Leute dann auch nochmal mit anderen Augen darauf geschaut und geguckt, ja, das lohnt sich wirklich, das hier zu retten. Ne? David, dein 20-Moment? Ja, ich habe drei. Das eine ist, und das ist dann wieder... So viel Zeit haben wir nicht. Okay. Nee, ist schon okay, nee, ist gut. Kannst du ruhig sagen. Ja, genau. Einmal, weil das dann auch wieder so ganz gut widerspiegelt, dass wir unterschiedliche Rollen einfach so im Prozess des Films natürlich auch eingenommen haben. Also Chris dann natürlich sehr, sehr, sehr stark sozusagen den künstlerischen Aspekt und die Komposition. Und und natürlich aber auch, also wir alle, die einfach unsere Rolle gespielt haben. Und für mich war ganz wichtig, ein großes Treffen einfach im Dezember letzten Jahres, wo dann wirklich sozusagen man gemerkt hat, dass die Fanszene jetzt zusammenkommt und mitmacht und wirklich den Film sozusagen pusht. Und das war, glaube ich, einfach für mich ein Meilenstein. Das war schön zu merken, dass es jetzt wirklich auch richtig losgeht. Und dann habe ich im Film zwei Momente. Und das erste ist ganz klar das Intro. Also wirklich das, was auch wieder witzig ist, weil das einer der Punkte ist, die wir wirklich von Anfang an so geplant haben und einfach grandios sich umsetzen ließ und grandios auch umgesetzt wurde. Das ist dieses Gedicht mit den Bildern. Das ist einfach phänomenal, finde ich. Und dann dann wirklich bin ich einfach nur glücklich, dass wir den Film wirklich auch ins Kino gebracht haben, weil so eine, weil unsere Kurve dann auf der Größe zu sehen, das ist geil. Und da ist eigentlich fast egal, welche Szene man da rausnimmt, wenn man da die Nordkurve sieht oder auch die Gästeblöcke in Hamburg oder in Braunschweig. Ja, das ist einfach wirklich großes Kino. Ja, ich kann mich da durchaus anschließen, kann noch meinen Moment durchaus nochmal schildern. Und zwar ist das zum einen, dass eigentlich alles geklappt hat, was wir uns vorgestellt haben und letztendlich dann auch angegangen sind. Das ist nicht selbstverständlich, habe ich mir immer so gedacht, dass jetzt dann irgendwo von irgendwoher eine größere Fußballmacht vielleicht kam und sagte, du, das, da schieben wir im Hintergrund mal das Schicksal an die richtige Stelle, dass das auch alles passt. Das fand ich super und zum einen auch, dass es offensichtlich gelungen ist. Da kann ich mich noch sehr genau an den Anfang erinnern, dass dann zwar alle gesagt haben, wir sind interessiert, aber man war durchaus skeptisch. Und die hat man dann trotzdem alle überzeugt gekriegt. Und das fand ich sehr, sehr bemerkenswert insgesamt. Das war so quasi außerhalb bei der ganzen Geschichte. Dann kommen wir doch mal zur letzten Frage. Chris, gerade du hast es angesprochen, dieses Zusammenstehen in der Fanszene, auch eine mögliche Weiterentwicklung letztendlich. Was sind so deine Wünsche? Was würdest du formulieren? Was würdest du dir wünschen im Zusammenhang auch, wie sich die Fanszene weiterentwickeln sollte? Ja, also mein erster Wunsch wird ja ab 2018 erfüllt, ob ich das gelesen habe. ansonsten, ja, also man muss halt diese Energie mitnehmen und ich glaube, was halt wichtig ist und was man auch an dem Film gemerkt hat, so was diese Fanszene unglaublich zusammenschweißt, sind einfach Gemeinschaftsprojekte. So. Und, man sich da neue Ziele setzt und ja, da auch einfach zusammen kämpft, dann ist das enorm wichtig und ich glaube, was auch ganz wichtig war, war auch die Kommunikation untereinander. Das war auch eine andere, als es Jahre zuvor war, also, weil wirklich jeder mitgenommen wurde. So, es wurde keiner außen vor gelassen, alle haben halt an einem Strang gezogen. Ja, und so ist man halt erfolgreich. So, ich meine, es ist ja ähnlich wie mit den 11 Leuten, die da auf dem Platz rumdöbern, ne? Also die müssen ja auch irgendwie zusammenhalten, um einen Sieg einzufahren. Also von daher haben wir das dann nicht anders gemacht. Und ja, deswegen, also, let's do it like this. David? Ja, ich kann mich da Chris in ganz vielen Punkten anschließen und ja, mir wäre es wichtig, noch mal einen Punkt auch zu betonen, der ja auch schon Thema war heute, also einfach wirklich, dass dieses Grün-Weiß halt weiterhin im Vordergrund steht, ne? Also das, was in der letzten Saison da gepasst hat und eben gerade genau diese Zusammenarbeit, die Chris auch sagte. Und ich würde mir natürlich wünschen, weiterhin, dass sozusagen die Fronten, die dann da auch manchmal bestehen zwischen dem Verein und seinen Fans, ja, ein Stück weit kleiner werden vielleicht, wenn man doch an der einen oder anderen Stelle noch besser zusammenarbeitet und eigentlich sieht, was man da auch zusammen für eine Chance hat in Wolfsburg. Ja, und welche gemeinschaftlichen Projekte sich dann auf der Basis umsetzen lassen. Ich glaube, das wäre sozusagen natürlich das große Ding, worauf wir warten sollten. Aber ich bin der Meinung, wir sollten uns weiterhin durchaus große Ziele auch setzen. Sehr schönes Schlusswort. Dich schneide ich raus und spreche selber nochmal ein. Ansonsten danke ich, dass ihr mit dabei wart. Meine beiden Mitstreiter, David Bitnowski und Chris Krüger, sie haben den Film 20 mit mir gemeinsam realisiert, der am Samstag veröffentlicht wird auf DVD und Blu-ray und jetzt schon vorgestellt werden kann, unter anderem in den Fanshops des VfL. Und ja, ich danke euch Jungs, dass ihr euch Zeit genommen habt für das Gespräch. Kurzpassspiel. Der FC Bayern ist wieder zurück auf dem Weg zu alten Tugenden. Jetzt wurde auch ein Comeback offenbar beschlossen von Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Dr. Wohltat soll zurück zu den Bayern, ist ja jetzt auch ein alter Fahrensmann, möchte ich mal sagen. Nach Jupp Heynckes sozusagen der nächste der alten Riege, der bei den Bayern wieder ja, zurückkommen soll. Zurück in die ja, Vergangenheit sozusagen beim FC Bayern. Entsprechend soll auch die Mannschaft verändert werden in den kommenden Jahren. Man plant, so habe ich jedenfalls gehört, mit Norbert Nachtwey auf der Libero-Position und Jürgen der Cobra Wegmann als Backup für Robert Lewandowski. Ebenfalls interessante Schlagzeile diese Woche. Cristiano Ronaldo ist wieder Papa geworden. Zum vierten Mal insgesamt von drei verschiedenen Frauen, wie heißt es? Also Cristiano Ronaldo im Bett sogar treffsicherer als der FC Köln auf dem Platz. Insgesamt muss man aber sagen, Respekt. In so kurzer Zeit drei Frauen geschwängert oder wie man bei Max Kruse sagt, Mittagspause. Thema der Woche, aber natürlich in dieser Länderspielwoche auch das Ausscheiden, das WM-Aus von Italien. Mamma mia, stracciatella, vaffanculo, di stronzo. Was war da los? Gut, jetzt wissen die Italiener, wie es sich anfühlt, mal mit dem 1-0 nach Hause gemauert zu verlieren. Und ich muss schon sagen, es gibt nicht viele Dinge, die mich betroffener machen, als dass Italien bei der WM zuschauen muss. Und die Top 5 der Dinge, die uns, glaube ich, alle betroffener machen, als das WM-Aus von Italien, sind auf Platz 5. Der Liter Milch bei Aldi kostet 10 Cent mehr. Auf Platz 4. Die Erdhörnchenpopulation in Burkina Faso ist rückläufig. Auf Platz 3, die aktuelle Single der Flippers hat im Gegensatz zu letzter Woche einen Platz eingebüßt. Auf Platz 2, bei Matratzen-Concord gibt es nur noch 70% Rabatt. Und auf Platz 1 der Dinge, die uns betroffener machen als das WM-Aus von Italien. Bei YouTube wurde das Tutorial "Wie lerne ich häkeln in 48 Stunden" leider gelöscht. Und wie ihr sicherlich merkt, bin ich immer noch emotional berührt, sehr, sehr angefasst über das WM-Aus der Italiener. Und deswegen habe ich mich hingesetzt und einen wahren Liederzyklus noch zu Papier gebracht. Den möchte ich euch an dieser Stelle nicht vorenthalten. Und der geht so. Uno, due, tres. Ciao. Kombinationsspiel. Ja, und jetzt begrüße ich für das Kombinationsspiel im Wölferadio sozusagen mein Pendant vom SC Freiburg, nämlich vom Füchsletalk, dem Podcast über den SC, den Michael Schröder. Grüß dich, Michael. Hallo. Ja, schön, dass du Zeit hast und sozusagen schon mal aufs Spiel vom Samstag mit mir gucken möchtest. Vor der Länderspielpause gab es ein unglückliches 0-1 gegen Schalke, so wie man auch lesen und sehen konnte. Wie sehr schmerzt euch das noch? Oder wie wirkt die Niederlage vielleicht noch nach? Ich glaube, es war ganz gut, dass die Länderspielpause war, tatsächlich für alle Beteiligten, also Spieler, Trainer, Fans, weil das war ein ganz, ganz komisches Spiel, das hätte man nicht verlieren müssen. Ganz ehrlich, also auch das erste Mal seit Christi Geburt gefühlt zu Hause wieder verloren, hätte nicht sein müssen. Also da gab es schon auch Möglichkeiten, das zu gewinnen. Zu allem Überfluss noch mit Mike Franzen, sehr wichtigen Spieler, verloren für die nächsten Monate. Also hätte nicht dümmer laufen können. Wie ist denn Freiburg im Moment drauf? Also worauf sollte der VfL achten? Sagen wir mal, wenn ich jetzt so ein bisschen mal den Spion gebe. Also ihr habt insofern schon mal vielleicht Glück, ich hoffe natürlich nicht, aber aus eurer Sicht, dass es für euch ein Heimspiel ist. Also wir haben zwei Gesichter seit Wiederanpfiff der Saison quasi und das Auswärtsgesicht ist nicht so schön. Zu Hause läuft es eigentlich besser und das könnte vielleicht so ein Ansatz sein. Ich baue so ein bisschen drauf, dass die Mannschaft bei uns jetzt, die übrigen Spieler, die nicht verletzt sind, jetzt einfach alle zusammen waren in der Länderspielpause und sich vielleicht was ausgedacht haben, wie sie auswärts vielleicht auch mal punkten. Aber normalerweise ist in dieser Saison, dass man als Freiburg-Fan auswärts immer denkt, ja, oh Gott, auswärts, nächste Woche wieder daheim. Ihr steht auf Platz 16, Relegationsplatz im Moment. Ja, normal erwartend oder doch, also ich höre jetzt, dann erübrigt sich fast die Frage, oder enttäuschend wollte ich eigentlich noch fragen, aber man merkt, dass es dir nicht so passt, sagen wir es mal so. Ja, es gibt ja in der Tabelle von unten zwei Striche und ich wäre gern über beiden. Und das sind, glaube ich, na gut, wer nicht, Freiburger, ne? Bei mir. Genau. Wir wussten aber vorher auch, dass es schwierig wird, die Saison. Also das ist vielleicht so ein bisschen der Vorteil, dass wir eigentlich seit der Sommerpause gewusst haben, okay, es geht jetzt nicht darum, sich für die Champions League zu qualifizieren oder den siebten Platz der Vorsaison zu bestätigen. Es wird ganz hart und ganz lang werden. Es waren allerdings ein paar Spiele dabei, wo es jetzt wie gegen Schalke am letzten Spieltag einfach so war, dass man gedacht hat, gefühlte Niederlage, dabei war es ein Unentschieden oder verloren, aber hätte man gewinnen müssen oder können. Deswegen bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Also auf der einen Seite liest man öfter, naja, die haben jetzt gegen die Top 4 der letzten Saison schon gespielt und da 4 Punkte geholt. Das heißt aber auch, das waren ja nur 4 Spiele, dass wir in den restlichen Spielen, wir haben Spieltag 12, auch nur 4 Punkte geholt haben gegen die Mannschaften, gegen die man dann eigentlich eher hätte mal was holen müssen. Da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Also es ist noch nicht totale Panik, aber die Kombination aus komische Videogeschichten und enge Spiele, die nicht gewonnen wurden oder verloren wurden und jetzt noch richtig üblen Verletzungen mit Florian Niederlechner zum Beispiel auch, der die Kniescheibe gebrochen hat, den wir diese Saison nicht mehr sehen werden. Ja, übel, habe ich gelesen. Also Das ist dann schon so, dass man wieder Instagram oder Twittern oder was er gemacht hat. Das geht, der Daumen ist heile, glaube ich. Das kann man im Sitzen, genau. Ja, aber das ist wirklich hart, weil wir haben bis jetzt sagenhafte 6 Tore gemacht und er hat 3 davon geschossen. Was jetzt nicht so spektakulär klingt, also wenn ich jetzt gesagt hätte, er hätte 50% der Saisontore gemacht, hätte sich's krasser angehört, fällt mir gerade auf, aber er ist ein sehr wichtiger Spieler für die Offensive, weil er die Defensive des Gegners beschäftigt und selber defensiv auch unheimlich Kilometer macht. Also das ist ein Spielertyp, der fehlen wird und der auch der Ausfall dazu führen wird, dass das taktisch sich ein bisschen ändern wird, vermutlich bei uns. Wenn man ja aus dem Anführungsstrichen hohen Norden ein bisschen runterguckt, also einfach nur mal von oben drauf guckt auf das Gebilde SC Freiburg, da fallen ja immer so Assoziationen wie ja sympathischer Verein, so ein bisschen auch Underdog der Liga, immer sozusagen auch ja, vom Ausbluten betroffen, also zahlreiche Abgänge. Ich glaube jetzt Kempf ist jetzt der Nächste, der angekündigt hat, dass er im Sommer gehen wird und so weiter. Ist das ein Stück weit Normalität, was man sagt, beim SC Freiburg, das ist halt so, da können wir eh nichts dran ändern, oder ist das immer wieder doof? Ja und ja. Also unser heimliches Maskottchen ist der Sisyphos, die Eltern unter uns kennen ihn vielleicht ja, noch aus der ja. Schulzeit. Es ist jede Saison wieder hart, den Ball da hochzurollen, den Berg, genau, und genau. Dann rollt er wieder runter. Für die Zuhörer in Braunschweig, das ist keine Geschlechtskrankheit, Sisyphos. Sehr gut. Auch nochmal, wie ist auch kein Medikament. Nee, also man weiß, dass das in der DNA des Vereins einfach liegt, dass Spieler nicht 20 Jahre im Normalfall da bleiben, sondern ab einer gewissen Qualität eben gehen. Umso bitterer ist es, wenn das dann nur so halb funktioniert, wie bei Marc-Oliver Kempf, der ablösefrei wechselt. Also das ist ein bisschen ärgerlich, wenn sowas dann passiert, weil es eben die Grundausrichtung vom SC ist, dass man eben junge Spieler weiterentwickelt und dann abgibt, aber noch ein bisschen ja, was in der Kasse hat dafür, was im Normalfall die letzten Jahre wunderbar funktioniert hat. Also das Transfer Plus ist ja überragend der letzten 4-5 Jahre. Aber das ist ja Geschäftsmodell von euch, ne? Genau, das ist ja einfach die Nische, eine der Nischen, die man hat. Also man kennt es als Freiburg-Fan, man weiß es und es tut natürlich trotzdem jedes Mal wieder weh bei jedem, der geht. Natürlich immer in Kombination mit, wo geht er hin? Also ich kann es dem Maxi Philipp nicht verdenken, wenn er nach Dortmund geht. Ich finde es aber komisch, wenn jemand sagt, ja, ich will meinen nächsten Karriereschritt gehen und deswegen den Vertrag nicht verlängern und dann lese ich, dass er nach Hannover geht. Also das ist dann so, was, ich dachte, er geht nach Stuttgart, weil das ist ja anders, dass er da dran war. Also lass uns mal überraschen. Hannover, und das ist für mich, da gab es schon den einen oder anderen Spieler, der nach Hannover gegangen ist, um den nächsten sportlichen Schritt zu gehen und der dann abgestiegen ist. Das ist was ich nicht so nachvollziehen kann. Naja. Ja. Einer eurer Aushängeschilder, oder eigentlich das Aushängeschild, weil das ja auch so ein Stückchen weit für Konstanz steht in Freiburg, wenn schon so viele Spieler immer abwandern sozusagen, ist euer Trainer, der Kollege Streich, der sich ja auch immer gerne hervortut, jetzt nicht nur durch extrovertiertes Verhalten an der Seitenlinie, sondern auch bei den Pressekonferenzen, die ja so ein bisschen Kultcharakter bei euch haben, dass er sich auch immer wieder so zu gesellschaftlichen Themen äußert. Wie beurteilt man das sozusagen jetzt von Fanseite in Freiburg? Ist das wichtig aus eurer Sicht? Also passt das sozusagen auch in die Kultur des Vereins? Oder wie würdest du das bewerten? Oder was soll das? Schaut man da eher kritisch drauf? Also wo du sagst, ist es vielleicht tatsächlich, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, so, es ist tatsächlich vielleicht wichtig für den Verein, weil es auch so ein bisschen passt einfach zu uns. Aber es ist, glaube ich, eher so, dass man von 17 anderen Vereinen aus der Bundesliga sind, glaube ich, 17 genervt mittlerweile, wenn er was sagt und denken sich halt ihren Teil und sagen, ja, jetzt mach halt deine Arbeit und bist ja nicht Bundespräsident, du bist Bundesliga-Trainer. Aber ich finde, obwohl ihn ja schon einige Magazine da gerne hingeschrieben hätten zum Bundespräsidenten, wenn ich mich da dran erinnere. Ja klar, aber ich habe so auf Twitter, wenn ich unterwegs bin, öfter das Gefühl, dass sich das so ein bisschen dreht gerade, dass die Leute eher genervt sind und ich denke mir dann eben, naja, der hat halt nicht. Das ist halt, man sieht es ihm vielleicht nicht an, aber es ist halt ein freundlicher Mensch. Und wenn er was gefragt wird, dann antwortet er halt. Und ich finde es sehr gut, dass es jemanden gibt, der eine Meinung hat und die auch sagt. Also ich kann damit sehr gut leben. Ich finde, das passt zu uns und wir passen zu ihm als Verein. Und das alles ist einfach eine super Mischung einfach. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es irgendwie ja, aufgesetzt wäre oder ein taktisches Kalkül ist. Ja, das ist schon authentisch, glaube ich auch. Ja, also der hat eine Meinung und wenn er gefragt wird, dann sagt er die. Also wenn man die Pressekonferenzen anschaut, ist es auch öfter so, dass diese die eine Frage, Trademark, die dann überall zitiert wird, das ist meistens einfach die letzte. Also wenn alle am Gehen sind, dann fragt einer nochmal und dann geht es noch eine Viertelstunde weiter. Das ist schon auch ganz spannend zu sehen. Und ich habe vor allem nicht das Gefühl, und das ist sehr wichtig, dass das irgendwie das Sportliche überlagert. Also er ist ein hervorragender Trainer auch mit einem wahnsinnigen Team, was er zusammengestellt hat, also als Trainerteam. Und es ist nicht so jemand, der Lautsprecher ist, aber dann nicht auf dem Platz sein Ding macht und nicht liefert. Umso trauriger eigentlich, dass es ein paar Mal die Saison nicht geklappt hat, taktisch aus unterschiedlichen Gründen der Matchplan. Aber man hat eigentlich auch nach all den Jahren, die er jetzt auf der Bank sitzt, das Gefühl, ja okay, es kommt öfter mal eine Aufstellung, da denkt man kurz so, was ist denn das jetzt? Und dann denkt man aber im selben Moment, der wird sich schon was gedacht haben, das wird schon funktionieren. Und im Normalfall funktioniert es tatsächlich. Also da spielt dann plötzlich der Caleb Steinko von Anfang an, wo alle dachten, der ist ja noch da. Also ich dachte, der wäre im Sommer gewechselt. Und dann ist er plötzlich, spielt ein super Spiel. Und solche Dinge, dafür ist er eben auch Trainer. Also er ist nicht nur derjenige, der alles einordnet und sich zur Gesellschaft äußert, sondern er ist auch der, der seine Jungs kennt und auch weiß, der ist defensiver Mittelfeldspieler, aber vielleicht kann er auch Außenverteidiger spielen. Und man liest die Aufstellung und denkt, Moment mal, er wird es schon wissen. Und meistens passt es dann tatsächlich. Ja, Streich Nose. Matchplan ist ein ganz gutes Stichwort. Was erwartest du denn für ein Spiel am Samstag? Und beeindruckt euch diese gigantische Unentschieden-Serie des VfL Wolfsburg nicht so, dass ihr am besten gar nicht antretet und wir mal so den Heimsieg einfahren? Ich finde so ein bisschen zwiegespalten zwischen, cool, es gibt ja einen Punkt und ein Punkt ist schon wieder verdammt wenig, weil die nächsten vier Spiele bei uns, was ihr wahrscheinlich nicht wisst, die sind unfassbar wichtig, weil das vier Mannschaften sind, gegen die man schon auch gewinnen kann. Also Wolfsburg, Mainz, Hamburg, Köln, das wäre ziemlich dämlich, wenn man die alle vier verliert. Und ich habe es eben schon gesagt, taktisch wird sich ein bisschen ändern, weil einfach Schlüsselspieler ausfallen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich eher so ein bisschen mehr auf Flanken gehen und zur Grundlinie und dann wieder rein Flanken kommen, was dann vielleicht nicht so spektakulär sein kann. Aber ich habe das letzte Wolfsburg-Spiel bei euch, das habe ich auch gesehen und habe ich auch vorher gedacht, oh Gott, jetzt ist noch Wolfsburg gegen Hertha. Und ich habe gearbeitet und ich musste auf das Spiel noch warten und habe gedacht, oh Gott. Und dann war es ja ein mega Spiel, deswegen von Spannung, vielleicht sollte ich da gar nicht von reden, oder Unterhaltung. Wenn ich es mir wünschen dürfte, dann wäre es einfach so, wie das letzte, also würde dich jetzt nicht freuen, wie das letzte Spiel in Wolfsburg, weil das war eigentlich relativ unterirdisch von uns. Und irgendwie haben sie es 1-0 gewonnen. Also ja, würde ich so genau wieder nehmen. Das war auch eins der Spiele, die uns tatsächlich in die Relegation geritten haben letzte Saison. Da habe ich auch kurz den Mageninhalt mal nach oben geholt bei diesem Spiel, weil Das Hinspiel hat euch vielleicht den Relegationsplatz noch gesichert, so kann man es ja auch sehen. Ja. Weil das war ja eigentlich genau andersrum. Okay. Also sind wir uns einig, waren wir quitt am Ende. Auf der anderen Seite ist dadurch Valeria Ismael geblieben als Trainer. Ja, das war ein Bärendienst, glaube ich. Da gehst du sehr konform mit sehr vielen Fans aus Wolfsburger Fans. Ne? Dann sag doch mal zum Schluss, wenn du jetzt schon so stark auf den Unentschieden spekulierst, was tippst du denn? Also wir haben im Füchse-Talk auch getippt und es ist wirklich ironischerweise, haben wir alle unentschieden getippt und hinterher erst gemerkt, das kann ja nicht sein, das kann nicht sein, dass die schon wieder unentschieden spielen. Sowas gibt es ja nicht. Ich würde den Punkt aber tatsächlich nehmen und ich fände es auch tatsächlich lustig. Also, weil das liest sich ja eigentlich auch ganz gut so. Also so und so lang nicht verloren, das klingt doch eigentlich total super. Ich bin ein großer Fan davon, die Sachen positiv zu formulieren. So wird es ja auch gerade momentan versucht. Man ist unschlagbar und unbesiegbar und so weiter und so fort. Ja, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wenn du deine Heimspiele nicht gewinnst, da sitzen wir ja sozusagen im selben Boot. Sind wir im gleichen Boot. Und wir erinnern uns, glaube ich, auch alle an Nürnberg. Die haben doch, glaube ich, mal alle Heimspiele unentschieden gespielt in einer Saison und sind dann abgestiegen. Ja, solche Szenarien, an die möchte ich mich gar nicht gewöhnen. Letzte Saison war schlimm genug. Es war auch gefährliches Halbwissen, das stimmt bestimmt. Mit dem Unentschieden kann ich auf keinen Fall leben, im Gegensatz zu meinem Gesprächspartner vom Füchsle-Talk heute, Michael Schröder. Und wir haben gesprochen über das Spiel des VfL Wolfsburg gegen den SC Freiburg. Ich danke dir für das Gespräch. Bitte, bitte. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Heute mal einen kurzen Klassiker. Kommt ein Eintracht-Braunschweig-Fan zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich komme mir so furchtbar überflüssig vor. Sagt der Doktor, der Nächste bitte. Fan-Infos. Und da habe ich erstmal zwei Sachen, die mehr oder weniger was mit Weihnachten zu tun haben, mit der bevorstehenden Vorweihnachtszeit. Die Schlemmerbrüder fahren nicht zu einem Spiel, fahren sie sehr, sehr häufig auch, aber am 2. Dezember, am Samstag, da gibt es eine Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Hannover. Wer da mit möchte, kann sich auch entsprechend da anmelden. Informationen und alles Weitere gibt es dann auch im Restaurant Goldene Henne in Wolfsburg oder weitere Infos dann unter www.fentours-vu.de. Und, Mensch, ist das schon wieder ein Jahr her, die Supporters Wolfsburg e.V. laden ihre Mitglieder zur Weihnachtsfeier ein. 19,45 Euro gibt es ein mehrgängiges Menü, Wasser, Wein und ja, Anmeldung wird gebeten ja per Mail info@supporters-wolfsburg.de. Zu den Spielen, die noch anstehen, unter anderem vor allen Dingen auch Pokal, auswärts Nürnberg, kurz vor Weihnachten, 19. Dezember, da gibt es immer noch keine Infos zum Thema Sonderzug, da soll es ja demnächst weiteres dazu geben, jedenfalls wird das aber geplant von Seiten des VfL, dass da genug Fans auch mit nach Nürnberg fahren und ja, auswärts Köln, besagte Schlemmerbrüder und Fanfahrten Wolfsburg bieten Touren an zum letzten Bundesliga-Auswärtsspiel des Jahres. Insbesondere in Köln freue ich mich wieder, wenn ich ein paar Leute zu Gesicht bekomme. Ist ja sozusagen auch eins meiner bevorzugten Auswärtsspiele. Und ja, am Samstag erscheint auch die neue Ausgabe des Nordkurven-Magazins Doppelhalter 2.0. Haltet da mal ein bisschen die Augen auf. Kann man auch über Facebook und online dann bekommen. Doppelhalter 2.0 ab Samstag wieder. Ja, soll reichen für heute. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Wölferadio. Wenn ihr mir was zu sagen habt, macht's ja sehr gerne über die Wölferadio-Hotline 01578907023. 01578907023. Da gerne per WhatsApp und auch per Sprachnachricht zu den verschiedensten Themen. Dann landet ihr hier auch in der Show. Und ja, ansonsten Facebook, Wolfsblog, alles, was ihr möchtet, erreichen tut ihr mich quasi auf ganz, ganz verschiedenen Kanälen. Aber das wisst ihr ja hoffentlich. Ansonsten bedanke ich mich bei Norman für die technische und bei Sebastian und Wolfgang wie immer für die inhaltliche Unterstützung. Jetzt wird es endlich Zeit für den ersten Sieg, denn auf Remis, den Duft der Unbesiegbarkeit, habe ich langsam auch keinen Bock mehr. Und jetzt am Samstag wird es klappen gegen Freiburg. In diesem Sinne, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du, immer nur du, immer nur du. Nur der VfL. Für Wolfsburg mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der Fall. Nur der VfL. Nur der VfL. Nur der VfL. Nur der VfL.